Tonight we have a special guest. Heute Abend haben wir einen besonderen Gast. We want to welcome those listening on the website also. Wir möchten auch diejenigen willkommen heißen, die auf der Website zuhören. Encourage you to stop in sometime to our service. Und wir möchten euch ermutigen, auch manches Mal zu unserem Gottesdienst eben zu kommen. Our guest speaker tonight is a good friend of ours from Finland. Unser Gastsprecher heute Abend ist ein guter Freund aus Finnland. And as we mentioned on Sunday, is a very important part of the founding of this church. Und wie wir es schon am Sonntag erwähnt haben, er trägt einen ganz wichtigen Teil bei der Gründung dieser Gemeinde hier. He is an accomplished pianist from Finland. Er ist auch ein vollendeter Pianist in Finnland. He studied here in Vienna. Hat auch hier in Wien studiert. And he's now also pastoring a church. Und er leitet auch eine Gemeinde als Pastor. He has 4 children. Hat 4 Kinder. His wife plays in the Malmö Opera Orchestra. Und seine Frau spielt auch im Malmö Symphonieorchester. And he is working as one of the professors or the professor at the Music Academy in Malmö. Und er ist ein Musiklehrer auf der Akademie in Malmö. One of the professors, like einer der Professoren dort. Yeah. It's one of the, yeah. So it's with great pleasure that es ist uns eine große Freude. With great cheer and pleasure and joy, we große Freude, großes Vergnügen. Want to introduce Pastor Risto Kiro. Pastor Risto Kiro. Gut, vielen Dank. Okay, thank you. And thank you, Pastor Rob. I mean, it's the joy is on my side, really. So, danke, Pastor Rob. Die Freude ist auf meiner Seite. It's been so wonderful to be here in Vienna again. Es ist so wunderbar, hier in Wien sein zu können. It's like home when you're there. Du bist zu Hause, wenn du dort bist. Okay. I wanted this evening I wanted to share a few thoughts from the Bible. Nun, heute Abend möchte ich ein paar Gedanken mit euch teilen aus der Bibel. But also, Pastor Rob has asked me to share my testimony. Aber Pastor Rob hat mich auch gebeten, mein Zeugnis abzugeben. And because we're sitting at some restaurant here after the Sunday meeting. Weil am Sonntagabend nach dem Treffen saßen wir in einem Restaurant hier. And they started asking me how I became a believer. Und da haben sie mich gefragt, wie wurdest du denn zum Gläubigen? Some people from this church here. Einige Menschen hier von der Gemeinde. And if I get going, I can go on as long as people fall asleep. Und wenn ich hier mal anfange zu erzählen, dann geht das, bis die Menschen einschlafen. As you've noticed, even dogs fall asleep when und wie ihr eben gesehen habt, sogar die Hunde sind bei mir schon eingeschlafen. That's why I put my watch right here now. Also deswegen habe ich hier meine Uhr jetzt platziert. So that we can keep this short because it's a Wednesday meeting. So dass wir das kurz halten können, weil es ja Mittwochabend ist. Okay, but first I would like to share just one thought to be thinking of, that we could think of. Aber zunächst einmal einen Gedanken, damit wir uns ein wenig ausrichten können in eine Richtung. And that has to do with one of the greatest gifts that God has. Und das hat zu tun mit einer der größten Gaben, die Gott hat. And let's turn to John 17. Blättern wir zu Johannes 17. And verse 6. I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world. Thine they were, and thou gavest them me, and they have kept thy word. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie, und mir hast du sie gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. And again in verse 9. Und nochmals im Vers 9. I pray for them. I pray not for the world. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich. But for them which thou hast given me, for they are thine. Sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. And the second part of verse 11. Und dann der B-Teil vom Vers 11. Holy Father, keep through thy name, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one as we are one. Heiliger Vater, Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. And verse 12, while I was with them in the world, I kept them in thy name. Those that you gavest me, I have kept, and none of them is lost, but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. Und Vers 12, als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. And that's referring to Judas, that never was saved even. Und da bezieht er sich auf Judas, der niemals errettet wurde. And so I was thinking about this a few weeks ago. Nun, vor ein paar Wochen habe ich eben über das nachgedacht. As I was teaching one of the messages in our series on the 68 things that have happened when we got saved. Und zwar, als ich eben über eine Sache nachgedacht habe, die von diesen 68 Dingen, die passieren, während wir errettet werden. And one of them is this great gift. Und eine davon ist diese großartige Gabe. That we are the gift of the Father to the Son. Dass wir das Geschenk des Vaters sind an den Sohn. The Father gave us that believe on Him to the Son. Der Vater hat die, die an ihn glauben, dem Sohne geschenkt. And I just love the thought. Und ich liebe diesen Gedanken. How precious it is. Wie kostbar das ist. How safe it is. Wie sicher es ist. How secure it is. Welche Sicherheit darin ist. That God has taken you. Dass Gott euch genommen hat. And given you to the Son. Und euch dann dem Sohn gegeben hat. That's a precious gift. Das ist ein ganz kostbares Geschenk. That the Son will never want to waste away. Welches der Sohn niemals vergeuden möchte. But he wants to keep you as the most precious thing. Sondern er möchte euch bewahren als kostbarstes. Because the Father has given you to him. Weil der Vater euch ihm gegeben hat. If you think about any precious gift that you have received from somebody that you love dearly. Wenn ihr an ein Geschenk denkt, ein ganz kostbares, das ihr von jemandem erhalten habt, den ihr sehr gerne mögt. And maybe it's not even so precious in terms of money. Und vielleicht ist das nicht kostbar in materieller Hinsicht. But something that is a real token of a deep love. Aber vielleicht etwas, was einfach ein Ausdruck von ganz tiefer Liebe ist. You want to keep it the best you can. Und du möchtest das aufbewahren, so gut du nur kannst. And we are like that for the Son. Und so sind wir für den Sohn. Because the love between the Father and the Son is greater than certainly any other love in the world. Weil die Liebe zwischen Sohn und Vater, die ist größer als jede andere Liebe auf dieser Welt. And in John 10, Jesus says that they are in the hand of the Father. Und in Johannes 10 sagt Jesus, dass sie in der Hand des Vaters sind. And nobody can rob them out of that hand. Und niemand kann sie aus dieser Hand entreißen. And the next time you are doubting and wondering, well, how is it with me? How is it with my soul? Nun, das nächste Mal, wenn wir uns fragen und wenn wir zweifeln und uns fragen, nun, wie steht es um meine Seele? Where am I? Who am I? Wer bin ich denn? Wo bin ich? You are the greatest gift. Du bist das größte Geschenk. You are a gift from the Father to the Son. Du bist ein Geschenk vom Vater zum Sohn. And that's so amazing to think also when we think about our personal salvation. Und das ist auch so wunderbar, wenn wir an das denken in Bezug auf unsere persönliche Errettung. How one day, wie eines Tages, God took you. Gott euch genommen hat. Like Jesus said, I don't pray for the world. So wie Jesus hier sagt, ich bete nicht für die Welt. But I pray for those that you have given to me from this world. Aber ich bete für diejenigen, die du mir aus der Welt gegeben hast. And the Father took you from the world. Der Vater hat dich, jeden Einzelnen hier genommen, and aus der Welt. From the kingdom of darkness. Raus aus dem Königreich der Finsternis. In Colossians 1:13. Wie es in Kolosser 1:13 heißt. And transferred you from the kingdom of darkness to the kingdom of his dear Son. Und hat euch dann hineinversetzt in das Königreich seines geliebten Sohnes. As a great gift to the Son. Großartiges Geschenk an seinen Sohn. And that is certainly a very different story for each one of us. Und das ist sicherlich eine ganz besondere Geschichte für jeden Einzelnen von uns. And God is so personable. Und Gott ist ja so persönlich. And he's so creative. Und so kreativ. In his ways of leading us to the point where we are ready to receive him. Und zwar in seiner Art und Weise, wie er uns dorthin bringt, auf diesen Punkt, wo wir bereit sind, ihn zu empfangen. And so that's where we come to my story. Und nun kommen wir auch zu meiner Geschichte. And as I told there this past Sunday. Nun, wie ich letzten Sonntag schon gesagt habe. And many times I tell that to people we meet in the street or anywhere. Ich erzähle das oft Leuten auch auf der Straße, die ich irgendwo treffe. They say that, no, I'm an atheist. Die sagen, nein, ich bin ein Atheist. I said, that's good. Und ich sage dann zu ihnen, das ist gut. So was I. Weil ich war auch einer. So was I. Ich war auch einer. And I thought I was very convicted about that too. Und ich habe gedacht, ich bin da sehr überzeugt von dieser Sache. And I was sure that just the idea of God is simply a creation of man. Und ich war mir eigentlich sicher, dass bloß die Idee eines Gottes eine Schöpfung des Menschen ist. I had been so strongly influenced by the humanism of this world. Und ich bin so sehr beeinflusst vom Humanismus in dieser Welt. In my early teen years, that sounds funny, well, that early, but anyhow. Also in meinen frühen Jahren. And I don't know if I was premature or something, ich weiß nicht, ob ich frühreif war oder nicht, aber. But maybe because of certain things that happened in the family. Aber vielleicht, weil es da einige Umstände gegeben hat in der Familie. That I was kind of forced to grow up. Wodurch ich dann gezwungen wurde, eigentlich erwachsen zu werden. But anyhow, I thought that, well, I know. Nun, aber wie auch immer, ich habe gedacht, ich weiß es schon. There's no God. Es gibt keinen Gott. But God didn't give up on me. Aber Gott hat mich nicht aufgegeben. And I don't know who was praying for me. Maybe my grandmother. Und ich weiß gar nicht, wer für mich gebetet hat. Vielleicht war es meine Großmutter. Maybe my godmother, my mother's sister. Oder meine Gottmutter. Also das ist meine die Taufpatin, genau. Yeah. I don't know. Maybe somebody else. Oder vielleicht jemand anderer, ich weiß nicht. Or maybe this is interesting. Oder vielleicht, und das for ist all jetzt of you that work with children. Für alle die von euch, die mit Kindern arbeiten. And this is something I didn't take up on Sunday. Das ist etwas, was ich nicht am Sonntag erzählt habe. But I hardly went to Sunday school when I was a kid. Maybe I was there once or twice. Aber ich ging kaum in die Sonntagsschule als Kind. Vielleicht war ich da ein, zweimal. But my sister, who is 4 years older than me. Aber meine Schwester, die um 4 Jahre älter war als ich, she went regularly at one point to Sunday school. Die ist dort immer regelmäßig hingegangen in die Sonntagsschule. And she said later, und sie sagte dann später mal, when after that I became a believer, I wanted to witness to her. Und zwar, wie ich dann schon gläubig war, wollte ich ihr Zeugnis geben. And she was so broken and touched by that. Und sie war davon so berührt und auch gebrochen. And later she said that probably I got saved when I was 8 or something, when I went to Sunday school. Und sie hat dann später gesagt, ich wurde möglicherweise im Alter von 8 Jahren errettet, als ich in die Sonntagsschule ging. But our family wasn't particularly Christian, just a little religious. Ja, aber unsere Familie, die war eigentlich nicht besonders christlich, ein wenig vielleicht. So then, a few times a year we went to church because every decent person should go to church. I mean, this was like in the 60s. Nun, das war in den 60er Jahren und da ist man halt hin und wieder in die Gemeinde gegangen, so wie alle. But she said that when she was in Sunday school. Aber sie hat gesagt, als sie da in der Sonntagsschule war. That the teacher probably was a real believer. Der sie unterrichtet hat dort, der Lehrer war sicherlich ein Gläubiger. And she had been saying that God has a task, something to do. A call for all of us in this world. Und sie hat dabei erkannt, dass Gott einen Ruf hat, eine Aufgabe für jeden Einzelnen in dieser Welt. And she said that she prayed to God. Und sie hat mir erzählt, dass sie zu Gott gebetet hat. That give me a task, give me a call. Gib mir eine Aufgabe, gib mir eine Berufung. And give a task to my little brother Risto. Und gib auch meinem kleinen Bruder Risto eine Aufgabe. And she has been in the church almost as long as I have. Und sie ist nun beinahe so lange in der Gemeinde, wie ich es auch bin. She was in Lenox many years and in Budapest many years. Sie war dann jahrelang in Lenox und auch in Budapest. And almost 45 years old, she got married. Und als sie dann beinahe 45 war, dann heiratete sie. He's a great guy in the church in Helsinki. Es war ein wunderbarer Mann aus der Gemeinde in Helsinki. And he was also ordained a pastor last summer in Baltimore. Er wurde dann auch letzten Sommer zum Pastor geweiht in Baltimore. And they have a great ministry in Helsinki. Sie haben eine großartige Gemeinde in Helsinki. So maybe that prayer was something that was there with God in heaven. Und vielleicht war es dieses Gebet, das dann etwas getan hat bei Gott im Himmel. But I was a tough atheist. Aber ich war ein ziemlich hartnäckiger Atheist. I remember at school we used to, every class had to do like a morning. They didn't even call them devotionals anymore, like an opening of the day or something like that. Nun, ich erinnere mich, in der Schule, da hatten wir jeden Morgen eine Art Andacht. Man nannte es nicht mehr Andacht, aber es war eine Eröffnung des Tages. And I was kind of active in the class in many things. Und ich war ziemlich aktiv in der Klasse, vielerlei Richtung. 14 or something. Ich war vielleicht 14 Jahre alt. And okay, I thought, well, this is fun, like to take a tape recorder and have some fine thoughts and play some good music. Ich habe einfach gedacht, nun, ich nehme einen Kassettenrekorder, ein paar Gedanken und ich spiele einfach eine Musik. And I chose like some Bach. Ich habe da Bachmusik. Beautiful, quiet Bach. Einfach ruhige Bachmusik. And some whatever, Aphorismen, like fine thoughts, like, what's that in English actually? Und einfach Aphorismen. So, ja, schöne Aphorismen, also ganz feine Gedanken und by a Swedish man. Und zwar von einem Schweden. Dag Hammarskjöld, the former general secretary general of the United Nations in the 50s. Der ehemalige UNO-Generalsekretär der Vereinten Nationen, Dag Hammarskjöld. There were many fine thoughts that were just in line with my humanistic thinking. Nun, und da gab es viele ganz wunderbare Gedanken, die ausgedrückt wurden. Die gingen ganz gut, passten ganz gut zu meinem humanistischen Denken. But what was irritating was that he also believed in God. Aber was mich irgendwie irritiert hat, er hat auch an Gott geglaubt. And because they actually he died in an airplane accident somewhere in Congo in Africa. Er ist ja dann in einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen, irgendwo in Kongo in Afrika. To this day no one knows what actually happened. Und eigentlich bis auf den heutigen Tag weiß niemand, was da damals passiert terror, ist. Terrorist or something, I don't know. Ob das ein Terroranschlag war but oder they found in what he left behind him. Aber in seinem Nachlass these writings haben sie seine Schriften gefunden. That he had been writing all through the years he was working. Und er schrieb all die Jahre, die er arbeitete. And to many people's amazement, they found out that he actually believed in God. Und zum Erstaunen vieler Menschen erkannten sie, dass er eigentlich gläubig war und an Gott glaubte. But despite that, he still has some good thoughts. Aber trotzdem habe ich gesagt, er hat noch immer gute Gedanken. That I remember like one I remember that I read there. I thought this is so great. Ich kann mich erinnern, einmal habe ich da gelesen, das war so ein wunderbarer Gedanke. Ich habe gesagt, das ist wunderbar. Don't measure the height of the mountain before you are on the top of it. Zum Beispiel misst die Bergeshöhen nicht ab, bevor du nicht oben stehst am Gipfel. Only then you will find out how low it was. Erst dann wirst du herausfinden, wie nieder dieser Berg ist. And I thought, wow, that's deep. Ja, mir das war, es ist tiefsinnig. Das ist tiefsinnig. And along these lines, and there's a beautiful Bach going there. Und dazwischen die wunderbare Bachmusik. And I thought, well, this is going to be a great opening of the day for the whole school. Und ich habe mir gedacht, das ist eine wunderbare Eröffnung für den Tag, für die Schule. They always played those tapes through the radio system at the school. Intercom, yeah. Diese Musik wurde eben abgespielt durch das System, Intercom-System. Yeah. Okay, but then I was very actively playing the piano. Nun, dann fuhr ich allerdings fort mit dem Pianospiel, das machte ich sehr intensiv. Klavier heißt das auf Deutsch eigentlich. Klavier. I'm horrible, I like teasing translators. I'm sorry. Maybe it's some kind of a revenge because I'm translating so often and the speakers always tease me. Vielleicht ist es eine kleine Rache, die ich übe, weil mich die Sprecher auch sehr oft Schmäh halten. I don't know what you say. I wasn't listening. I was translating at the New Year's conference in Finland this past New Year. Nun, letztes Jahr habe ich bei der Konferenz in Finnland übersetzt. And Pastor Scheller, you know, sometimes when he gets going, he almost like forgets that the translator is here. Und ihr kennt ja den Pastor Scheller, wenn der mal anfängt zu predigen, vergisst er oft auf den Übersetzer und er redet und redet und redet. And I'm not like Rita Jakor in Budapest that can really like just ich like die Rita in Budapest, 5 minutes she can exactly say what he just said. Dass die einfach 5 Minuten zuhört und dann genau das wiedergibt, was gesagt wurde. But I just said it very, very shortly, just in a couple of sentences. Ich habe das einfach ganz kurz formuliert in ein paar Sätzen. And Pastor Scheller looked at me. Dann hat mich der Pastor Scheller angeschaut. That was awful. Er hat gesagt, das war unglaublich. That was very edifying. Das war sehr aufbauend für mich. Yeah. Okay. What? Back to the clavier. I'm sorry, Pastor Rob. This is for the internet and all that. We shouldn't be like telling all these funny jokes here. Es wird nicht diese Witze sagen. Das geht jetzt aufs Internet, also wirklich. Sorry, all the folks in the internet land. Okay. Also, tut mir leid, alle Leute, die im Internet zuhören. I told you I can't stop. I get distracted and. Ich habe hier gesagt, ich kann doch nicht mehr aufhören. Ich werde dann abgelenkt. Okay. I went for the first time in my life to a summer music course. Nun, zum ersten Mal bin ich damals zu einem Sommerkursen. Also zu einem Art Sommerkurs gegangen. Musikkurs. And met some music students that were maybe a little, a few years older than me. Und habe dort ein paar Musikstudenten kennengelernt, die ein wenig älter als ich waren. And there was one girl, actually there were a couple of believers that I wasn't any, I had no idea of that they were believers. Und da gab's einige Gläubige, von denen ich allerdings nicht wusste, dass sie gläubig waren. But we were living there on the floors of that music school somewhere up in northern Finland. And das war irgendwo im Norden Finnlands und wir lebten dort in dieser Musikschule. And for a couple of weeks we had so much fun. We were playing and practicing, having lessons and then just like goofing around. Und wir hatten so viel Spaß miteinander. Wir spielten miteinander, wir hatten Musik, die wir hörten. And I had already thought actually this particular girl that was a little older than me, that like she was like always so content somehow and so und peaceful. Ich habe schon an ein bestimmtes Mädchen damals gedacht, die ein wenig vielleicht älter war als ich, und sie war immer so zufrieden und so friedvoll. And before the course was over, she came to my practice room. Nun, und bevor dieser Kurs dann aus war, kam sie in mein Studierzimmer. And she said that, well, there's something I wanted to tell you. Und dann sagte sie zu mir, etwas möchte ich dir sagen. And I said, what? Und ich habe gesagt, was? And she sat down on the floor. Sie hat sich dann am Boden hingesetzt. And said that, well, you know, I'm a believer. Und sie hat dann gesagt, weißt du was, ich bin gläubig. I've come to whatever, what do you say? I've become a Christian. I have received Jesus. Ich bin also Christ geworden und ich habe Jesus angenommen. And I said, really? Und ich habe zu ihr gesagt, wirklich? How's that? Like, I just. Und ich habe gesagt, wie ist das? Knowing her, I honored that. Also sie kennend, habe ich das geehrt. I wasn't ridiculing her at all. Also ich habe mich nicht lustig gemacht über sie. But it just didn't fit in my head. Like, how can it be? What does she mean? Like, what's that? Like, God isn't even real. Aber für mich, es hat einfach nicht in den Kopf da hineingepasst. Ich habe mich gefragt, was soll das? Und Gott ist doch nicht einmal wahrhaftig. And we started corresponding. Und dann haben wir begonnen, eine Briefkorrespondenz zu halten. She was and writing about these questions too. Und dann hat sie mir auch natürlich solche Fragen gestellt in den Briefen. And I was wondering and doubting and questioning. Und ich habe mich gefragt und ich habe Zweifel gehabt. And as she was going into physics and all possible realms to prove that God is real. Und sie hat da alles Mögliche dann hergenommen, um zu beweisen, dass Gott wahrhaftig ist. But it didn't work. Aber es hat einfach nicht funktioniert. But the following summer, aber dann im Sommer, im folgenden. I remember there was one real Gewitter. What's that in? Da gab es ein richtiges Gewitter. No, well, not really nice. Thunderstorm. Es gab also ein Gewitter. And I was at home, and it was like I had never seen a thunderstorm like that. Ich war zu Hause und hatte aber noch niemals zuvor solch ein Gewitter erlebt. When the lightnings came, it was like the heavens opened. It was like there was so overwhelming. Die Blitze, die da durch den Himmel gezischt sind, und das war wie ein völliger offener Himmel. Und irgendwie somehow by the providence of God, I just that just gave me that like understanding that there must be a creator, a God. Es war wohl die Vorsehung Gottes, dass ich da ein Verständnis bekam, dass es einen Schöpfer geben muss. Heavens opened, really. Es war wie wenn der Himmel geöffnet wäre. And you could see a glimpse of the glory of God. Und du konntest da einen Schein der Herrlichkeit Gottes erkennen. And I wrote the first and the so far last poem that I've ever written in my life. Und ich habe damals das erste und auch das letzte meiner ganzen Gedichte geschrieben. And I sent a copy of that to her too, to this girl. Und dann sandte ich diesem Mädchen eine Kopie dieses Gedichts. And said that, wow, I wrote to her that now I believe that there is a God. Und habe ihr geschrieben, nun glaube ich, dass es einen Gott gibt. And she wrote back and said, that's nice. Und sie hat dann zurückgeschrieben und gesagt, nun, das ist gut, das ist nett. But the point is believing in Jesus. Aber sie hat gesagt, worum es geht ist, du musst an Jesus glauben. And she sent me a little booklet on that, faith in God and faith in Jesus. Und dann hat sie mir also ein kleines Büchlein dazu geschickt, wo es um den Glauben an Gott und Glaube an Jesus gegangen ist. That a Finnish theologian had like a lecture that a Finnish theologian had once had to like a big audience of students. Das war von einem finnischen Theologen, der eine große Gruppe von Studenten einmal hatte. And I read that. Ich las das. I was wondering, but what's sin? What's like? We're not sinners. Und ich fragte mich aber, was heißt Sünde? Wir sind keine Sünder. I'm a good person. Ich bin doch ein guter Mensch. I mean, what should God forgive me? Was sollte mir denn Gott vergeben sollen? I'm just about perfect. Ich bin doch beinahe vollkommen. But the same summer I went to the confirmation school. Aber im selben Sommer ging ich dann zur Firmung. In the Lutheran church you go when you're 14, 15. Und zwar in der Lutherkirche. Das machst du, wenn du 14, 15 bist. Nice camp in the countryside. Es war ein schönes Camp da im Sommer, also draußen im Land. And they taught everything like the basics of Christianity. Da wurde einfach grundlegende christliche Lehre vermittelt. Because that's the way they figure, okay? Because Jesus by baptizing them and teaching them to keep what I've said. Weil eben das ihre Art und Weise ist. Sie taufen sie und so, sie lehren sie dann. Because everybody was baptized in Finland just about. So you don't need to become a believer, you just need to be taught. Also beinahe jeder ist in Finnland getauft und du brauchst eigentlich nicht glauben, sondern du wirst dann nur gelehrt. That's in a nutshell what the church teaches. Und das ist jetzt ganz kurz gesagt das, was but die still there's people that talk Kirche about coming, lehrt. Coming to faith, but it's kind of not that clear. Also wie du zum Glauben kommst und but das ist aber nicht so ganz klar. Nobody said there that you can receive Jesus, that you can become a believer. Aber niemand hat eigentlich ausgesprochen, dass du Jesus empfangen kannst als Gläubiger. Well. If you accept these facts of Christianity, you must be a Christian. Und ich habe mir gedacht, nun, wenn du all diese Tatsachen über das Christentum glaubst, dann musst du ein Christ sein. Dann habe ich dieses Mädchen wieder getroffen. And I said that, well, ich habe gesagt, nun. Wow, now I understand like also the part of Jesus. Yes, I understand. I believe that Jesus is needed and that we need to believe in Jesus. Und so habe ich gesagt, nun, jetzt verstehe ich und glaube, dass wir Jesus brauchen. And this eternal life, I think that it's like when we die, like if we live with Jesus and like we live a good life and all that, people will remember us afterwards too. Und ich habe mir gedacht, nun, das ewige Leben, das wird so sein, wir werden uns da mit Jesus, eine Ewigkeit mit Jesus verbringen und die Leute werden sich alle an uns erinnern dann auch. Said, well, that's exactly how the Jews believe. Und dann habe ich mir gedacht, das ist genau das, was die Juden auch glauben. Oh boy, like nothing is good enough for this lady. und ich habe mir gedacht, nun, nichts ist gut genug für diese Frau. And so like I didn't think that much. I thought, well, I'm a believer. I went as an assistant teacher to a confirmation camp the summer after. Ich habe dann gar nicht mehr so viel darüber nachgedacht und bin sogar als ein Assistenzlehrer eingesetzt worden bei einer Konfirmationsklasse. Like big brothers and big sisters, like yeah, you know maybe the system, yeah. Und wir waren da so wie große Brüder und Schwestern zusammen. Ihr kennt vielleicht dieses System. But then a little bit, it's kind of like faded away the whole thing. I wasn't thinking that much of the whole. Und das Ganze ist dann für mich ein bisschen abgeklungen und ich habe nicht mehr so sehr darüber nachgedacht. But then I had a piano teacher that belonged to a very interesting, very exclusive sect of the Lutheran Church. Nun, aber dann hatte ich einen Klavierlehrer und der gehörte eigentlich zu einer ganz exklusiven Sekte der Lutherkirche. Und die glauben, dass nur sie, ganz besonders sie, alleine errettet werden. And that you really need to like no contraceptives, no TV, no nothing. Und du darfst da nichts nehmen, keine Verhütung, kein Fernsehen. Very, very legalistic and reading the Bible yourself is self-righteous. Und sehr legalistisch, wenn du die Bibel alleine liest, das ist selbstgerecht. Taught in their particular meetings and that's it. Du hörst einfach, was dort gelehrt wird in den Treffen und das ist es sonst nicht. And I said, well, how do you like, how do you believe like that? Und ich habe mich gefragt, warum glaubt ihr so? And she said that it says in the Bible that in the end times the spirit will be resting in the north. Nun, diese Klavierlehrerin hat dann gesagt, ja, es steht doch in der Bibel, dass am Ende der Zeit der Geist im Norden ruhen wird. And I said, well, where does it say it in the Bible? Und ich habe sie dann gefragt, wo steht denn das in der Bibel? So I believe it's in the book of Revelation. Ich glaube, es steht in der Offenbarung. No, we're not going to look for it now. Wir werden da nicht hinschauen, nicht hinblättern. Because it doesn't say it in King James. Weil es heißt das eigentlich nicht in der King James. And it wasn't in the book of Revelation because I read through the whole book of Revelation. Es war auch nicht im Buch der Offenbarung zu finden, weil ich las and das ganze like Buch. And I was like literally getting stomach aches and es war wie buchstäbliche Magenschmerzen, die ich bekam. This was going to happen. I mean, I better get right with God. Und ich habe zu mir gesagt, wenn das wirklich so ist, dann muss ich doch mit Gott ins Reine kommen. But then I found out later that it wasn't in the book of Revelation, but it was in the very, very old finished translation of the Bible that they use and in the book of Ezekiel. Und dann fand ich schließlich heraus, dass es nicht im Buch der Offenbarung war, sondern in den alten Bibelübersetzungen, in den finnischen Bibelübersetzungen, im Buch Ezekiel. And I was thinking she was challenging me and I was just wondering, well, I mean, yes, I want to be saved, but is it really that it's only through them? Nun, sie hat mich da irgendwie herausgefordert, aber ich habe mich gefragt, ist es wirklich so, dass es nur durch sie geschehen kann, dass ich errettet werde? And God was faithful in this what we call pre-salvation work. Aber Gott war sehr treu in dieser Art, in dieser Zeitperiode, die der Errettung vorangeht, and, so wie wir es nennen. And I was reading about the disciples. Und ich wollte. I was reading about the disciples. Und ich las dann über die Jünger. And I was thinking of Judas. Und ich dachte an den Judas. That he was with the right group. Ich habe mir gedacht, er hat doch mit der richtigen Gruppe Zeit verbracht. But still he wasn't saved. He wasn't right with God. Aber dennoch kam er nicht ins Reine mit Gott. Er war and nicht gerettet. It just gave me peace about it. It can't be like belonging here or there. But it must be something else. Und dann habe ich Frieden darüber erhalten. Es kann nicht sein, dass es einfach nur um die Gruppe geht, um die Gruppenzugehörigkeit. And then about a year later maybe or 2 years later. Und ein, zwei Jahre danach vielleicht. I didn't know any Christians other than that girl that was living on another side of the country. Ich kannte niemand anderen, der Christ war, außer dieses eine Mädchen, das auf der anderen Seite im Land war. And I was just reading the Bible here and then but nothing major. Ich las hin und wieder in der Bibel, aber nichts Großartiges. But then I went to Helsinki for a few weeks. Dann fuhr ich nach Helsinki ein paar Wochen lang. And she was studying there at that point. Und sie studierte dort. And she said that, well, I've been to some charismatic meetings here. Und sie hat mir gesagt, ich war jetzt in ein paar charismatischen Gemeindetreffen. I have received the fullness of the Holy Spirit. Ich habe die Fülle des Geistes empfangen. And she was telling about the meetings. Sie hat mir dann erzählt von diesen Treffen. And I thought, well, my faith is so dry, I need to go and hear and see what's happening there. Und ich habe mir gedacht, nun, mein Glaube, der ist irgendwie so trocken, ich muss dort hingehen und muss schauen, was dort geschieht. And they were in different Lutheran churches in Helsinki. Das gab es in verschiedenen Luthergemeinden dort in Helsinki. They were not hyper-charismatic at all. Sie waren nicht übermäßig charismatisch ausgerichtet. It was just that they were a little freer singing and es war einfach ein etwas freieres Singen. And there was a guest speaker at this series of meetings from Holland. Es gab einen Gastsprecher, der eine Serie hielt dort aus Holland. That I would like to know if he's still around somewhere. His name was Jan van den Hoeken. Und es wäre sehr interessant für mich zu wissen, ob es ihn noch gibt. Sein Name lautete Jan van der Hoeken. And he was preaching on the end times. He was preaching on the blood of Jesus. He was preaching from the Bible. Er predigte von der Bibel und zwar über die Endzeit, über das Blut Jesu. I never heard anybody preach like that. Niemals zuvor hatte jemand so predigen gehört. And at the last of the meetings where I was. Und eines der letzten Treffen, bei dem ich war. He gave a call for people to come up for the filling of the Spirit. He didn't even do that in every meeting at all. Da lud er die Menschen ein, nach vorne zu kommen und mit dem Geist gefüllt zu werden. And I knew that this is my chance. I just need to I just need to go up there. I just need to take the step of faith. Und ich wusste, das ist nun meine Gelegenheit. Ich muss einfach da nach vorne. Ich muss einen Schritt im Glauben tun. I have been trying to build kind of like an intellectual ladder to receive and to reach God somehow, understanding and getting like closer and closer by like just in your mind. Ich habe einfach versucht, da eine Leiter aufzubauen auf intellektuelle Weise, um Gott näher zu kommen in meinen Gedanken. But it didn't lead me any closer. Aber es hat mich irgendwie Gott nicht näher gebracht. Everything was like still like a little vase on the shelf or something. Es war wie eine Vase. Wie eine Vase, ja. And I went up. Und ich bin dann dort vorgegangen. And there was a group of people, maybe 30 or something. Gab da so 30 Leute circa. And he in a very simple way. Und es war ganz einfach. He was just didn't come and lay hands on anybody, didn't push anybody, just was standing there and praying. Er ging nicht zu den Leuten, hat ihnen die Hände aufgelegt und hat sie umgestoßen oder sonst was. Er stand dort und er predigte. And betete. And he was just praying for the Holy Spirit to come and fill these people that are here. Er betete um den Heiligen Geist, dass er kommen möge, diese Leute zu erfüllen. And that was it. Und das war es dann. For the first time I had come with empty hands to the throne of God. Zum ersten Mal kam ich in diesem Moment mit leeren Händen zum Thron Gottes. No, like striving from my part. Das heißt, da gab es kein Abmühen von meiner Coming Seite. By faith. Ich kam einfach im Glauben. From the balcony of the church, like up down the stairs. Vom Balkon oben in dieser Gemeinde hinunter über die Stiegen. Through the middle aisle. Die ganze all the Linie way up. Vorne nach vorne in der Mitte gehend. And it was just amazing. Und das war einfach erstaunlich. Because all of a sudden, like that amazing peace just descended to my heart. Weil ganz plötzlich dieser erstaunliche Friede in mein Herz kam. It's like now I've come home. Das war so wie jetzt habe ich mein Zuhause gefunden. So many years I have been longing for this. Und so viele Jahre habe ich mich danach gesehnt. And nobody told me that it's this easy. Und niemand hat mir gesagt, dass es so einfach geht. And it was just like coming like a ship from the stormy sea coming to a harbor. Es war wie ein Schiff, das aus der stürmischen See hinein in den Hafen kommt. And into a secure place. Hinein in einen sicheren Platz. And immediately, even that night, I realized that when I pray to God, that God hears and He answers. Und ganz plötzlich, es war an diesem Abend schon so, dass ich wusste, wenn ich bete, hört mich Gott und er antwortet. And it was just something. Und das war wirklich was. And I wanted to share to many people that I knew. Und ich wollte das auch vielen Menschen mitteilen, die ich kannte. My family, my sister too, who wasn't living at home anymore. Meiner Familie, meiner Schwester, die aber nicht mehr zu Hause wohnte. My parents got worried. Meine Eltern, die waren irgendwie besorgt. They thought, well, yes, we've known that you have been interested in these like these religious things, and that's fine. Und sie haben gesagt, wir haben das auch gewusst und wir wissen, dass du interessiert bist an dem. But somehow they've just become too important. Aber das ist irgendwie zu wichtig geworden jetzt. This is like it's like this is worrying us. It's like it means too much for you. Also das macht uns jetzt irgendwie Sorge. Das bedeutet dir jetzt einfach zu viel. And of course I was sad for that. Und natürlich, das hat mich traurig gestimmt. But at the same time, my heart was rejoicing. Aber im selben Moment freute ich mich im Herzen. That this must be real. Weil das wahr sein musste. Because they realized the difference. Weil ihnen der Unterschied aufgefallen ist. And so that was like a time of honeymoon with God, so to say. Das war dann wie eine Flitterwoche mit Gott. And then half a year later. Und ein halbes Jahr danach. When I had moved to Helsinki to study music. Als ich dann nach Helsinki umgezogen bin, um dort Musik zu studieren. Another one of these girls that I met on that music camp when I was 14. Da traf ich ein Mädchen, eines, das ich schon von diesem Musikcamp kannte, das als ich noch 14 war. And I knew that she had been struggling and looking for like a church or something in the city of Helsinki. Und ich wusste, dass sie nach etwas suchte in Helsinki, nach einer Gemeinde. And she told me I saw her at the cafeteria at the music school. Und ich traf sie da damals im Café, also in dieser Musikschule. And she said that, you know, now I know there's a church that has come here that I have been praying for so many years. Und nun hat sie gesagt, ich weiß, dass es jetzt eine Gemeinde gibt, für die ich schon so lange gebetet habe, die jetzt hier ist. I haven't been there ever. Ich war niemals dort noch. I just know through God that this is it. Ich wusste einfach durch Gott, das ist es. Somebody had told her about the church. Und zwar hat ihr jemand von dieser Gemeinde erzählt. And so she said that there's a meeting tonight. Und sie hat dann gesagt, es gibt heute Abend ein Treffen. I said, well, that certainly sounds interesting. Ich habe gesagt, nun, das klingt ja sehr interessant. Where is it? Wo ist das? And she told me, but I had a rehearsal, I came in late. Und sie sagte mir es dann, aber ich hatte eine Probe, so kam ich dann später dorthin. And it was the Bible speaks. Und dort war dann die Gemeinde, die Bibel spricht. Greater Grace. Also Greater Grace. They had been 1 year in Helsinki. Ein Jahr waren sie bereits in Helsinki. And at this point there were maybe 100 people in the meetings. Und zu dem Zeitpunkt gab es ca. 100 Leute in diesem Treffen. And it was full. Das war voll. And it came late, so there was only seats were like these two here in the front row. Als ich dann spät kam, da gab es nur noch zwei Plätze, so wie die zwei hier, da ganz so vorne. Pastor Dennis Goff was the usher. Und Pastor Dennis Goff war einer der Saalordner. And he led me to the first row. Und hat mich dann vorgeführt bis in die erste Reihe. And I was sitting there. Und ich saß da. And the singing was so like, and the people, how they were just mumbling with the prayers and the singing, it was like. Und das Singen und das Gebet, dieses Gemurmel. Different, even from the charismatic meetings. Und das war für mich so unterschiedlich, auch zu den charismatischen Treffen. So called that they had, I mean, that were just joyful, simple meetings. Also diese sogenannten, das waren einfach freudvolle Treffen. But then Pastor Schaller came up to preach. Und dann ist aber Pastor Schaller gekommen und hat gepredigt. And that was like. Das war so dynamic. Das war so dynamisch. It was so lively. Es war so lebendig. It was so delivering. Es war so freisetzend. And I remember to this day he was preaching on Romans 7. Ich erinnere mich bis heute, er predigte über Römer 7. And I thought, that's my life. Not doing the things I know what I should and so on, and in my flesh and all that. Und ich habe gesagt, das ist mein Leben. Er spricht von meinem Leben. Ich tue eigentlich, was ich will. Ich weiß aber, dass ich was anderes tun sollte. Und such as I am. Und so wie ich eben bin. I can serve. Aber dennoch kann ich dienen. And there is no condemnation. Und es gibt keine Verdammnis. And I thought, I don't care how funny they sing or how funny they look or if they mumble when they pray. Und ich habe mir gedacht, ganz gleich, wie komisch oder wie seltsam die jetzt singen oder beten und. I want to hear this man. Ich möchte diesen Mann hören. And I haven't missed a week since then. Und seit damals habe ich keine Woche versäumt. And it's been just great. Es war einfach wunderbar. That was 26 years ago. Und das geschah 26 Jahre nun dieses Jahr. And I'm just so glad. Und ich bin so froh. That God not only gave me a task and a call in His kingdom. Dass Gott mir nicht bloß eine Aufgabe jetzt gegeben hat und eine Berufung in seinem Königreich. Not only led me into this inner peace. Nicht bloß, dass er mir diesen inneren Frieden vermittelt hat. But that He led me really to the living waters. Sondern dass er mich wirklich zum lebendigen Wasser geführt hat. So thank you Jesus for that, really. Danke Jesus für das. Thank you wirklich. For this oasis in this world. Danke für diese Oase in der Welt. A spring of living waters. Eine Quelle des lebendigen Wassers. That just keeps reviving and keeping us alive day das, after day, week after week. Tag ein Tag aus, jede Woche immer wieder aufs Neue belebt und erfrischt. Year. Jedes Jahr. Wow, thank you Jesus. Danke Jesus. Pray in your precious name. Wir beten deinem kostbaren Namen. Amen. Amen.